Kapitel 2 Das Problem. Wenn die Infrastruktur sich verschiebt, ächzt und knarrt alles, sagte Stan Davis. Wir erleben gerade eine der signifikantesten Verschiebungen in der Geschichte der Menschheit. Peter Drucker, einer unserer größten Management-Experten, formuliert das so. In einigen Jahrhunderten, wenn die Geschichte unserer Zeit aus einer langfristigen Perspektive heraus geschrieben wird, werden die Historiker wahrscheinlich weder die Technologie noch das Internet oder den E-Commerce als wichtiges Ereignis betrachten, sondern die großen Veränderungen der Lebenssituation. Zum ersten Mal hat eine erhebliche, schnell wachsende Zahl von Menschen die Freiheit zu wählen. Zum ersten Mal müssen sie sich selbst managen. Und darauf ist unsere Gesellschaft in keiner Weise vorbereitet. Wenn wir das Kernproblem und die profunden Auswirkungen von Druckers Prophezeiung verstehen wollen, müssen wir uns zunächst den geschichtlichen Kontext, insbesondere die 5 Zeitalter der Zivilisation, ansehen. Das Zeitalter der Jäger und Sammler, das Zeitalter der Landwirtschaft, das Industriezeitalter, das Zeitalter der Informationen und der Wissensarbeit und schließlich das heraufziehende Zeitalter der Weisheit. Stellen Sie sich kurz einmal vor, Sie lebten im Zeitalter der Jäger und Sammler. Sie ziehen jeden Tag mit Pfeil und Bogen oder Steinen los, um Nahrung für Ihre Familie zu beschaffen. Bisher haben Sie Ihr Überleben nur auf diese Weise sichern können. Nun versucht jemand, sie zu überreden, ein, wie er es nennt, Bauer zu werden. Wie würde ihre Reaktion wohl ausfallen? Sie sehen, wie er den Boden aufritzt und kleine Samen in die Furchen wirft. Aber es tut sich nichts. Sie sehen, dass er den Boden bewässert und Unkraut zupft. Und es tut sich immer noch nichts. Doch schließlich sehen sie eine große Ernte. Sie merken, dass sein Ertrag als Bauer 50 Mal so hoch ist wie ihrer als Jäger und Sammler. Dabei gelten sie als einer der Besten. Was würden sie tun? Wahrscheinlich würden sie sich sagen, selbst wenn ich das machen wollte, könnte ich es nicht. Mir fehlen die Fähigkeiten und das Werkzeug. Sie würden einfach nicht wissen, wie man auf diese Weise arbeitet. Inzwischen ist der Bauer so produktiv, dass er genug Geld einnimmt, um seine Kinder zur Schule schicken und ihnen große Chancen geben zu können. Nach und nach durchlaufen sie den intensiven Lernprozess des Bauerwerdens. Sie erziehen ihre Kinder und Enkel als Bauern. Genau das passierte in unserer Frühgeschichte. Die Zahl der Jäger und Sammler ging um mehr als 90% zurück. Alle diese Menschen verloren ihre Jobs. Mehrere Generationen später kommt das Industriezeitalter. Die Menschen bauen Fabriken und lernen, sich zu spezialisieren, zu delegieren und Größenvorteile zu nutzen. Sie lernen, Rohstoffe mit großer Effizienz über ein Fließband laufen zu lassen. Die Produktivität ist jetzt 50 Mal so groß wie bei den Bauern mit Familienhöfen. Wenn Sie nun ein Bauer wären und 50 Mal so viel produzierten wie die Jäger und Sammler, aber plötzlich sehen würden, dass eine Fabrik gebaut wird und 50 Mal so viel produziert wie Ihr Hof, was würden Sie sagen? Wahrscheinlich wären Sie neidisch, vielleicht würden Sie sich sogar bedroht fühlen. Aber was würden Sie brauchen, um selbst ein Player im Industriezeitalter zu werden? Sie würden völlig neue Techniken und Werkzeuge benötigen, vor allem aber neue Denkweisen, eine neue Mentalität. Da die Fabriken des Industriezeitalters über 50 Mal so produktiv waren wie die von Familien bewirtschafteten Bauernhöfe, sank die Zahl der Bauern um 90%. Jene, die nicht untergingen, übernahmen das Konzept des Industriezeitalters und erschufen den industrialisierten Bauernhof. Heute sind nur noch 3% der US-Amerikaner Bauern, die jedoch einen Großteil der Nahrungsmittel für das gesamte Land und die Welt produzieren. Glauben Sie, dass die Produktivität im Zeitalter der Informations-Wissensarbeiter, in das wir jetzt eintreten, erneut um das 50-fache steigen wird? Ich glaube das. Nathan Meerfeld, der frühere technische Leiter bei Microsoft, drückte das so aus. Die Spitzenentwickler von Software sind produktiver als die durchschnittlichen Softwareentwickler. Nicht um den Faktor 10, 100 oder auch 1000, sondern um den Faktor 10.000. Gute Wissensarbeit ist so wertvoll, dass die Freisetzung ihres Potenzials den Unternehmen eine ganz außergewöhnliche Chance zur Wertschöpfung bietet. Wenn dem so ist, könnte die Erschließung des Potenzials ihrer Kinder von ungeheurem Wert sein. Wissensarbeit erhöht die Wirksamkeit aller bisherigen Investitionen von Unternehmen, Organisationen und Familien. Ja, es ist sogar so, dass Wissensarbeiter die Verbindung zu allen anderen Investitionen bilden. Sie liefern einen Fokus, Kreativität und einen Hebeleffekt bei der Nutzung dieser Investitionen, um die Ziele Ihres Unternehmens besser erreichen zu können. Glauben Sie, dass das Zeitalter der Wissensarbeit eine Reduzierung der Arbeitskräfte des Industriezeitalters um bis zu 90% mit sich bringen wird? Ich glaube auch das. Die gegenwärtigen Trends zum Outsourcing und zum Stellenabbau sind nur die Spitze des Eisbergs. Diese Trends sind Gegenstand erbitterter politischer Debatten geworden. Tatsächlich ist der Abbau der im Industriezeitalter vorhandenen Stellen aber zum großen Teil weniger durch die Politik und die Freihandelsabkommen bedingt, als durch die dramatische Verschiebung auf dem Weg in das Zeitalter der Wissensarbeit. Glauben Sie, dass es für die Berufstätigen von heute eine Bedrohung sein wird, die neuen Denkweisen, Fähigkeiten und Werkzeuge dieses neuen Zeitalters zu erlernen? Stellen Sie sich vor, was dies für Sie bedeutet, um in diesem neuen Zeitalter überleben zu können. Und für Ihr Unternehmen. Drucker vergleicht das Industriezeitalter mit dem jetzigen Zeitalter der Wissensarbeit wie folgt. Der wichtigste und tatsächlich einzigartige Beitrag des Managements im 20. Jahrhundert war die 50-fache Steigerung der Produktivität der Industriearbeiter. Die Produktivität der Wissensarbeit und der Wissensarbeiter auf ähnliche Weise zu steigern, dürfte sich als der Beitrag erweisen, den das Management im Laufe des 21. Jahrhunderts leisten muss. Das wertvollste Kapital eines Unternehmens im 20. Jahrhundert waren seine Produktionsmittel. Das wertvollste Kapital eines Unternehmens im 21. Jahrhundert, egal ob privatwirtschaftlich oder gemeinnützig, werden seine Wissensarbeiter und deren Produktivität sein. Dem großen Historiker Arnold Toynbee zufolge lässt die Geschichte der Gesellschaft und ihrer Institutionen sich recht gut mit 6 Worten zusammenfassen. Nichts scheitert so wie der Erfolg. Anders ausgedrückt, wenn wir vor einer Herausforderung stehen und uns ihr durch unsere Reaktion gewachsen zeigen, nennen wir das Erfolg. Sobald wir aber vor einer neuen Herausforderung stehen, funktioniert die alte Reaktion nicht mehr. Deshalb wird sie als Scheitern bezeichnet. Wir leben zwar im Zeitalter der Wissensarbeiter, doch unsere Unternehmen setzen noch immer auf das Kontrollmodell des Industriezeitalters, das die Erschließung des menschlichen Potenzials völlig unterdrückt. Die innere Stimme ist im Wesentlichen irrelevant. Dies ist erstaunlich. Denn die Denkweisen des Industriezeitalters, die die heutige Arbeitswelt immer noch bestimmen, werden im Zeitalter der Wissensarbeiter und der New Economy einfach nicht mehr funktionieren. Und Tatsache ist, wir haben diese Kontrollmentalität auch mit nach Hause genommen. Sie beherrscht den Umgang und die Kommunikation mit unseren Ehepartnern und die Art und Weise, wie wir unsere Kinder zu managen, zu motivieren und zu disziplinieren versuchen.